Hi, our wonderful friends. Hallo, ihr wunderbaren Freunde. So, the world will be happy, you will be filled with sorrow. Also, die Welt wird sich freuen und euch wird Traurigkeit erfüllen. But look what Jesus said, here's another but. Aber schau, was Jesus sagt, hier ist ein weiteres Aber. But know this. Aber sei gewiss. Your sadness will turn into joy when you see me again. Eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Listen. Hör zu. You're gonna see Jesus very soon. Du wirst Jesus sehr bald sehen. I mean, it's not gonna be long. Es dauert nicht mehr lang. Whenever you see Jesus, whatever sadness you face, it's gonna be turned into joy. Wann immer du Jesus siehst, wird jede Traurigkeit, die du hast, sich in Freude verwandeln. What would happen? Was würde passieren? If whenever we feel sad, we think about soon we will see Jesus. Wenn wir immer, sobald wir traurig sind, daran denken würden, dass wir Jesus bald sehen. Would our feelings change? Würden unsere Gefühle sich verändern? I believe they would. Ich glaube, ja. Do you know, Daniel and me have talked many times about this. Daniel und ich haben uns oft darüber unterhalten. How Christians in general live from a perspective of this earth. Wie Christen generell aus einer irdischen Perspektive heraus leben. You know, we act like this earth is what lasts forever. Wir verhalten uns, als würde diese Welt für immer bestehen bleiben. You know, there's nothing wrong with enjoying things. Es ist nichts Schlechtes, Dinge zu genießen. Today, Debbie made the most spectacular meal and I enjoyed it. Heute kochte Debbie das fantastischste Essen und ich habe es genossen. But you know what? An hour later, the joy is gone. Aber weißt du, eine Stunde später ist die Freude vorbei. It's already over. It's finished. It was nice, but it's gone. Es war schön, aber jetzt ist es vorbei. Think about this. Überleg mal. Whenever we will see Jesus, our sadness will be transformed to joy. Immer wenn wir Jesus sehen, wird unsere Traurigkeit in Freude verwandelt. So when we pass through difficult moments, it brings sadness to our heart. Wenn wir also durch schwierige Momente gehen, die unserem Herzen Traurigkeit bereiten, which are actually part of life. Was nun mal Teil des Lebens ist. At that moment we need to keep reminding ourselves, my Jesus is gonna come, I'm gonna see him really soon. Genau, dann müssen wir uns erinnern, mein Jesus wird wiederkommen und ich werde ihn sehr bald sehen. He says, when you see me, that's when your sadness will turn into joy. Er sagte, wenn ihr mich seht, wird sich eure Traurigkeit in Freude verwandeln. I'm gonna give you a secret here, people, a golden key. Ich verrate dir ein Geheimnis, einen goldenen Schlüssel. What you see with the eyes of your heart should be more real than what you see with your natural eyes. Was du mit den Augen deines Herzens siehst, sollte viel realer sein als das, was du mit deinen natürlichen Augen siehst. Jesus was talking about literally seeing them. Jesus sprach davon, ihn buchstäblich zu sehen. Very clear. He was going away and after 3 days he was going to come back and they would see him again. Ganz klar. Er würde weggehen und nach 3 Tagen würden sie ihn wiedersehen. What happened if you would start to learn? Was würde passieren, wenn du anfangen würdest? That the things you see with the eyes of your heart are much more real than the things you see with your natural eyes. Zu lernen, dass die Dinge, die du mit den Augen deines Herzens siehst, viel realer sind als die, die du mit deinen natürlichen Augen siehst. You see, Paul says, what we see is temporary, but we don't see naturally is eternal. Paulus sagt, dass das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, vergänglich ist. Aber was wir nicht mit diesen Augen sehen, ist ewig. You see, here's what the Bible says. Die Bibel sagt, faith is the substance of the things that you hope for, the evidence of things you don't see. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Not see with your natural eyes, but you have to see them with your heart. Du musst nicht mit deinen natürlichen Augen sehen, sondern mit deinem Herzen. So what would happen if you would learn a simple secret? Was würde also passieren, wenn du ein einfaches Geheimnis lernen würdest? When I'm gonna walk through sadness, I'm gonna close my eyes and I'm gonna look through the eyes of my heart. Wenn ich durch Traurigkeit gehe, dann werde ich meine natürlichen Augen schließen und die Augen meines Herzens öffnen. And as I see with the eyes of my heart, I can see my Jesus anytime I want to. Und wenn ich mit den Augen meines Herzens schaue, dann kann ich meinen Jesus sehen, wann immer ich will. And Jesus said, when you see me, you're gonna be your sadness gonna be transformed to joy. Und Jesus sagt, wenn du mich siehst, wird deine Traurigkeit in Freude verwandelt werden. So may I suggest, darf ich dir nahelegen, that when Paul said in Philippians 4, verse 4, dass, wenn Paulus in Philipper 4, Vers 4 sagt, rejoice in the Lord, and again I say, rejoice in the Lord. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. And that's exactly what I meant. Dass es auch genau das bedeutet. I believe he meant that your rejoicing is because of Jesus and not because of anything else. Ich glaube, das heißt, dass deine Freude durch Jesus kommt und nicht von etwas anderem. So learn to see him. Also lerne ihn zu sehen. Like Hebrews says, look up to the author and finisher of your faith. Look at him, see him. Schau auf ihn, so wie Hebräer sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. The better you learn to see him in the eyes of your heart, the less sadness and the more joy you will have. Je besser du lernst, ihn mit den Augen deines Herzens zu sehen, desto weniger Traurigkeit und desto mehr Freude wirst du haben. Oh, that the Christians could learn to look for the internal eyes more than for the external. Oh, wenn die Christen doch lernen würden, mehr mit ihren inneren Augen statt den äußeren zu schauen. This is what Jesus taught them. Das hat Jesus gesagt. So I've learned to see with inside much more than with outside. Ich habe also gelernt, mehr innerlich zu sehen statt äußerlich. Many times when I look with my external eyes, sadness wants to fill my heart, so I just simply close my eyes. Wenn ich mit meinen äußeren Augen schaue, will Traurigkeit oft mein Herz erfüllen. Also schließe ich sie einfach. Close my eyes and look with the eyes of my heart and let's see Jesus. Ich schließe sie und schaue mit den Augen meines Herzens und da sehe ich Jesus. He's wonderful, he's perfect, he's kind, he's loving. Er ist wundervoll, vollkommen, gütig und liebevoll. The world does not spun out of his control. Die Welt ist ihm nicht entgleist. He is a wonderful God who still sits on the throne. Er ist ein wunderbarer Gott, der immer noch auf dem Thron sitzt. And has trusted us enough to give the control over this world to us. Und er hat genug Vertrauen in uns, dass er uns die Kontrolle über die Welt gegeben hat. Therefore we are just fine. Deshalb geht es uns gut. And at the end of the ages he will take control back for himself. Und am Ende der Zeit wird er wieder selbst die Kontrolle übernehmen. So as long as we learn, solange wir also lernen, that we walk with him, dass wir mit ihm leben, looking at him, auf ihn schauen, on the inside of our hearts, im Inneren unseres Herzens, then we don't have to worry, our sadness will turn into joy. Brauchen wir uns keine Sorgen machen, denn unsere Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Do you know, when we are in sadness, wenn wir voll Traurigkeit sind, the more we look at the circumstances with our external eyes, the sadder we will feel. Werden wir immer bekümmerter, je mehr wir mit unseren äußeren Augen auf die Umstände schauen. So look at Jesus. Also schau auf Jesus. And allow your sadness to be turned into joy. Und erlaube es, dass deine Traurigkeit in Freude verwandelt wird. You know, I've found out, to my kind of surprise, zu meiner Überraschung fand ich heraus, that so few Christians know how to connect themselves with their hearts. Dass sehr wenig Christen fähig sind, sich mit ihrem Herzen zu verbinden. They don't know how to meditate and how to see internally. Sie wissen nicht, wie man meditiert und innerlich sieht. But we need to. Aber das müssen wir. Otherwise we'll live in too much sadness. Sonst leben wir in zu viel Traurigkeit. Thank you, friends. I will see you tomorrow. Danke, Freunde. Bis morgen.